haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Weltmeister. Ich hatte gerade mein Büro aufgeräumt und war dabei auf eine alte Flasche Bourbon gestoßen, die ich vor 15 Jahren einmal für schlechte Zeiten auf die Seite gelegt hatte. Die Zeiten sind bekanntlich immer schlecht und so fand sich an diesem Morgen ein guter Grund für einen guten Schluck Bourbon. Danach lehnte ich mich in meinem Stuhl zurück und ließ den Rest des Tages auf mich zukommen. Zuallererst kam Frau Bader. Sie sah frisch lackiert aus und sie machte auf mich den Eindruck, als würde sie keinerlei Tempolimiten beachten. Kennen Sie sich in Sportfragen aus? Aber ich bitte Sie, Frau Bader, es gibt keinen anderen, der mehr weiß als ich. Schließlich nennt man mich nicht umsonst den Kugelverni, der Detektive. Soll das heißen, dass Ihre Kugeln auch nicht immer dort landen, wo Sie gerne möchten? Gut gegeben. Das macht ja richtig Spaß. Vielleicht sollte ich Ihnen einen Platz unter meinem Schreibtisch anbieten. Danke. Aber mir ist eigentlich nicht nach Scherzen zumute. Mein jüngerer Bruder ist vor einer Woche gestorben. Das tut mir leid. Ich möchte, dass man die Mörder meines Bruders hinter Gitter bringt. Ihr Bruder ist also ermordet worden? Ja. Und wie wurde er ermordet? Das weiß ich nicht. Das sollen Sie für mich herausfinden. Interessant. Woran ist er denn gestorben? An Herzversagen. Das klingt aber nicht gerade nach Mord. Mein Bruder war erst 18. Sein Herz war in Ordnung, er war Sportler. Ein großes Talent auf der Sprintstrecke. Verstehe. Das große Talent, das Weltmeister werden will. Und ich soll jetzt herausfinden, wer dem Jungen die Dopingmittel beschafft hat. Genau. Sie erzählte mir noch einige Details. Offenbar hatte sie keine konkreten Anhaltspunkte. Sie gab mir die Adresse seines Trainers und ich machte mich auf die Socken. Nicht ohne mich vorher noch einmal mit einem Schluck Bourbon zu dopen. Schließlich kann unser Eins tun und lassen, was man will, und niemand steckt seine Nase in den Urin von Privatdetektiven. Wenigstens niemand, der öffentlich dazu stehen würde. Der Trainer trug denselbigen und er föhnte sich gerade die Haare, die auch nicht gerade olympische Dimensionen sprengten. Ja, ja, aus diesem Bader hätte etwas werden können. Ich hätte ihn zum Landesmeister gemacht, vielleicht auch mehr. Schade um ihn. In diesem Land gibt es nicht sehr viele Talente wie Bader. Und Sie haben natürlich nichts davon gewusst, dass er zu unerlaubten Mitteln griff. Nein. Und wissen Sie was, Maloney? Wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich ihn in die Wüste geschickt. Wäre er dort besser aufgehoben gewesen? Das weiß ich nicht. Aber diese Mittel, die heute gebraucht werden, sind teuflisch. Sehen Sie mich an. Ich habe jahrelang dieses Zeugs genommen. Eine meiner Nieren ist im Eimer. Dafür hielt mein Rekord 12 Jahre lang. Ich war sogar einmal Fünfter an einer Weltmeisterschaft. Hat Ihnen Bader nie erzählt, dass er etwas nimmt? Nein, er wusste, wie ich darüber dachte. Wissen Sie, ich kenne Trainer, die geben ihren Athleten etwas nur, damit sie es wenigstens unter Kontrolle haben. Die wissen, dass die jungen Leute sonst das Zeug völlig unkontrolliert zu sich nehmen. Ich dachte, seit es Kontrollen gibt, ist das alles viel schwieriger geworden. Ja, Blödsinn. Niemand ist daran interessiert, dass unsere Athleten bei internationalen Wettkämpfen schlecht abschneiden. Klar, es erwischt immer mal wieder einen, aber es ist in praktisch jedem Land das Gleiche. Die meisten Dopingsünder werden nicht im eigenen Land erwischt. Das ist doch seltsam. Oder ist Ihnen das noch nie aufgefallen? Vermutlich hatte der Mann recht, aber das brachte mich im Mordfall Bader auch nicht weiter, wenn es denn überhaupt ein Mordfall war. Ich besuchte einen jungen Mann, der manchmal mit Bader trainiert hatte. Der Mann hieß Römer und sah aus wie ein Grieche. Auf diese Art und Weise war wohl auch im Ringen der griechisch-römische Stil entstanden. Der Mann drehte in einem Schwimmbasser seine Runden. Die Alternative steht allen offen. Wollen Sie nicht ins Bassin kommen? Danke, aber Wassersport schadet meinem Anzug. Von was für einer Alternative reden Sie überhaupt? Die Alternative, etwas zu nehmen oder nichts zu nehmen. Sehen Sie, ich habe leidlich Talent. Mit viel Training und etwas Glück kann ich auch international Durchschnitt werden. Vielleicht auch etwas mehr. Aber Weltmeister oder Olympiasieger werde ich nie. Wenn ich etwas nehme, schaffe ich das vielleicht. Ich habe also die Alternative zwischen ein wenig Ruhm und sehr viel Ruhm. Viel schlimmer dran sind aber die, die kein oder nur wenig Talent mitbringen. Die haben nur die Alternative zwischen unter ferner Liefen und einem Platz irgendwo im Mittelfeld. Und die träumen alle von einem Platz auf dem Podest. Sie klingen ja ganz vernünftig. Ich dachte immer, Spitzensportler seien nicht ganz dicht. So ganz nach dem Motto, lieber ein Sprüngle im Bett als einen Sprung in der Schüssel, oder was? Nun ja, wenn ich so lese, was für Zitate Spitzensportler nach vollbrachter Tat absondern, packt mich das nackte Grausen. Und ich würde mir am liebsten einen Flug zu einem Planeten gönnen, auf dem es keine Sportler, Politiker und andere fleischfressende Pflanzen gibt. Schon gut, Maloney. Wenn jemand am Tod von Bader schuld ist, dann er selber. Niemand wird gezwungen, das Zeug zu nehmen. Niemand. Ich ließ ihn weiter seine Runden drehen und schaute bei meiner Klientin vorbei. Das war allerdings keine sehr gute Idee. Es erübrigt sich wohl die Frage, ob Sie die Frau kennen, die hier tot in der Wohnung liegt, Maloney. Allerdings, ist sie an Herzversagen gestorben? Wohl kaum, Maloney. Jemand hat ihr ziemlich unsanft etwas auf den Kopf gehauen. Nicht die feine britische Art. Fein nennen Sie das? Briten hauen doch mit Cricketschlägern um sich. Cricket? Hat das was mit diesem Polo zu tun? Nein, nein. Sport ist eben auch Glückssache. Wem sagen Sie das, Maloney? Ich erzählte ihm ein paar Dinge, die er interessiert zur Kenntnis nahm. Offenbar passte es jemandem nicht ins Konzept, dass Frau Bader Fragen über den Tod ihres Bruders stellte. So gesehen hatte ich noch eine Menge zu tun. Ich ließ es vorerst bei dieser Einsicht bewenden und verbrachte die nächsten Minuten damit, das zu tun, was nicht nur unsereins am liebsten tut, nämlich nichts. Die Polizei fand ein paar Spuren, aber die waren auch nicht gerade sehr aufschlussreich. Ich sah noch ein wenig zu und wollte mich dann aus dem Staub machen. Doch ein gewisser Polizist hatte etwas dagegen einzuwenden. Vielleicht ist Ihnen in der Zwischenzeit eine bessere Geschichte eingefallen, Maloney. Tut mir leid, aber die besten Geschichten behalte ich für mich und das Philip Maloney Museum für künstlerisch anspruchsvolle Mordfälle. Ein Mordkomplott im Sportlermilieu. So etwas könnte auch nur Ihnen einfallen, Maloney. Tut mir leid, aber die Realität ist nicht immer so, wie Sie sie gerne haben möchten. Miese kleine Ferkeleien gibt es überall, sogar bei der Polizei. Ich habe mich telefonisch erkundigt, Maloney. Der Bruder der Toten starb eines natürlichen Todes. Herzversagen, ich weiß. Aber ist es natürlich, dass das Herz eines 19-Jährigen versagt? Ach, wissen Sie, diese jungen Leute sind doch einfach nicht mehr so robust. Ist doch auch kein Wunder. Ich und Sie, Maloney, sind doch noch in viel sauberer Luft aufgewachsen. Heute muss man doch krank werden, wenn man täglich wie ein Verrückter durch diesen Dreck rennt und alles einatmet, was einem gerade vor die Nase und in den Mund kommt. Er ereiferte sich noch ein wenig darüber und ließ mich dann endlich gehen. Ich kam allerdings nicht sehr weit, denn draußen lief mir Römer, der andere Sportler, über den Weg. Ich habe es von einem Nachbarn erfahren. Zuerst Bader und jetzt seine Schwester. Ich kriege langsam Angst. Vielleicht habe ich schon zu viel gesagt. Sie haben noch überhaupt nichts gesagt. Wissen Sie, wir Sportler untereinander unterhalten uns oft über Doping. Auch mit den Trainern. Nur nach außen, da schweigen wir. Schließlich geht es für viele um die Existenz. Offenbar. Sonst gäbe es auch kein Motiv für Mord und Totschlag. Sie glauben also auch, dass zwischen dem Tod von Bader und dem Mord an seiner Schwester ein Zusammenhang besteht? Aber klar doch. Nur beweisen kann ich nichts. Aber Sie könnten mir dabei helfen. Baders Trainer, Losch heißt er, glaube ich, lügt er oder hat er tatsächlich nicht gewusst, dass Bader dopte? Losch ist okay. Der hat früher selber gedopt. Der hat mir auch erzählt, wie das früher zu und her ging. Die haben die Mittel manchmal an den Wettkämpfen getauscht. Der hat uns nie die Illusion vom sauberen Sport zu vermitteln versucht. Er hat seinen eigenen Körper mit dem Zeugs ruiniert. Ich glaubte lange, dass er tatsächlich nicht wusste, dass ich Bader dopte. Aber Sie haben es gewusst. Bader hat sich im letzten Jahr um eine halbe Sekunde gesteigert. Da wusste ich sofort, was los war. Und wer hat ihm das Zeugs gegeben? Wie gesagt, lange glaubte ich, dass sein Trainer nichts damit zu tun hat. Aber diese Leistungssteigerung hätte Losch stutzig machen müssen. Ich wusste, was zu tun war und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, genau das Richtige. Ich landete bei Herrn Losch, der müde in seinem Trainingszentrum herumging wie ein Gefangener auf seiner trostlosen Runde auf dem Gefängnishof. Während ich auf Losch zuging, gesellte sich auch noch eine Frau zu uns. Darf ich vorstellen? Herr Maloney, Privatdetektiv, Frau Klinger, Sportärztin. Toll! Sie sind also einer dieser Personen, die Leute vor den Wettkämpfen fit spritzen. Und Sie sind einer dieser Ignoranten, die glauben, wir Sportärzte seien nur dazu da, um Hochleistungsmaschinen aus menschlichem Material heranzuzüchten. Also wenn ich mir die Sportsendungen am Fernsehen anschaue, ist das nicht weit von dem entfernt, was Sie da gerade von sich weisen. Sie gehören wohl auch zu den Menschen, die Leistung nicht mehr honorieren können. Doch, doch. Und ehrlich gesagt ist es mir auch egal, wer was nimmt und weshalb. Prinzipiell wenigstens. Aber bei einem gewissen Herrn Bader werfe ich kurzerhand meine Prinzipien über Bord. Herr Maloney glaubt, dass Bader an Dopingmissbrauch starb. Na und? Hat er Beweise? Hat er nicht, Frau Klinger. Haben Sie Herrn Bader sportärztlich betreut? Nein. Genügt das? Lassen wir das doch bleiben, Malone. Bader ist tot. Ein tragischer Fall, gewiss, aber wenn er noch leben würde, was würde er anders machen? Nichts. Und wissen Sie weshalb, Maloney? Weil es verdammt nochmal reizvoll ist, einmal im Leben ganz oben zu stehen, auch wenn es nur eines dieser Treppchen ist. Sie haben ja keine Ahnung, was das bedeutet. Jemand hat Bader das Zeugs gegeben. Vielleicht waren Sie das, Losch. Ich ahnte es. Ja, das gebe ich zu. Ich war wütend. Aber plötzlich war es wieder da, das Gefühl von früher. Dieser Bader weckte es in mir, diese unbändige Lust, es zu schaffen, es mit Bader noch einmal zu schaffen. Der Junge hatte das Zeugs dazu und mit den Präparaten hätte er es in der Kürze geschafft. Herr Losch hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie ahnen gar nicht, was Baders Tod für ihn bedeutet. Lass es. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Und fortan schwiegen sie, wie alle, die etwas zu verschweigen hatten. Ich wollte schon aufgeben und mich ganz meinem persönlichen Dopingproblem widmen, doch nach einem ausgiebigen Schluck des alten Bourbon erschien plötzlich die Polizei in meinem Büro. Herzversagen, schon wieder, Maloney. Schon gut, äußern Sie sich bitte in einem ausführlichen und grammatikalisch einigermaßen nachvollziehbaren Satz. Der 20-jährige Sohn eines meiner Kollegen starb vor wenigen Stunden mitten auf dem Sportplatz an Herzversagen. Der Junge war kerngesund. Glauben Sie mir jetzt, dass da etwas faul ist? Beweise, Maloney. Wir brauchen Beweise. Er wiederholte diesen Kernsatz aus seinem Lebenswerk noch einige Male. Ich lächelte und machte ihn darauf aufmerksam, dass ich drauf und dran war, den ganzen Dopingsumpf endgültig trocken zu legen. Er gratulierte mir zu meinem Tatendrang und überließ mich dann meinem hausgemachten Elend. Woher nur sollte ich die Beweise nehmen? Ich schaute mir die Flasche Bourbon an und tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Sie wissen schon, was ich meine. Ich besuchte den jungen Römer, der sich noch immer ein wenig zierte, mit der Wahrheit herauszurücken. Ich möchte nicht umgebracht werden. Verstehen Sie das, Maloney? Doch, doch, das kann ich einigermaßen nachvollziehen. Können Sie mir garantieren, dass mir nichts geschieht? Nein, garantieren kann ich gar nichts. Es gibt Gerüchte. Mir persönlich wurde das Zeug noch nicht angeboten, aber es soll etwas Neues auf dem Markt sein. Ein neues Dopingmittel? Genau. Eines, das aber ziemlich gefährlich ist, weil niemand die Nebenwirkungen kennt. Das Mittel ist nirgends zugelassen. Sie verstehen, Maloney. Ich verstand und ließ Römer allein im Wasser zurück. Dann ging ich zurück in mein Büro. Dort erwartete mich eine Frau, die nervös an ihrem Glimmstängel zog. Mein Name ist Dach. Ich war früher mal Sportjournalistin. Mein herzliches Beileid, aber nachdem Sie diese Krankheit überstanden haben, sollte es Ihnen jetzt wieder besser gehen. Ich schreibe zurzeit in einem Buch über Doping. Und eine Frau Klinger spielt darin eine Hauptrolle. Ei, der Daus, da haben wir gemeinsame Bekannte. Allerdings. Ich würde vorschlagen, dass wir unsere Informationen austauschen. Wenn ich mir sie so anschaue, könnten wir noch ganz andere Dinge austauschen. Schön der Reihe nach. Was wissen Sie über Frau Klinger und was wissen Sie über den Tod von Roland Bader? Ich erzählte ihr einiges, aber nicht alles. Ich vermutete, dass sie dasselbe mit ihren Informationen machte. So tauschten wir uns aus, dass es eine Freude war. Danach wusste ich, dass die Sportärztin Klinger einen hübschen kleinen Nebenverdienst hatte, den sie am liebsten allen anderen Leuten verheimlicht hätte. Gemeinsam mit der Journalistin besuchten wir die Ärztin. Sie zeigte sich nicht gerade hoch erfreut. Sie schon wieder? Sie möchten sich doch nur profilieren. Sie haben doch keine Ahnung. Ich habe die Namen von 3 Spitzensportlern, die vor Gericht gegen Sie aussagen würden. Also raus mit der Sprache. Haben Sie Roland Bader ein bisher nicht getestetes Medikament zur Leistungssteigerung verschrieben? Das geht Sie nichts an. Bader wurde zu nichts gezwungen. Ach, was glauben Sie denn? Ich erhalte täglich Anrufe von Sportlern und Trainern, die fragen, ob etwas Neues auf dem Markt sei. Im Spitzensport geht es um viel Geld und viel Prestige. Das sollten Sie doch wissen, Frau Dach. Sie steckten doch jahrelang mit den gedopten Sportlern an einer Nadel. Oh, das ist vorbei. Ich werde das alles aufdecken. Alles. Dann decken Sie zuerst einmal sich selber auf. Haben Sie Frau Bader umgebracht, weil sie Ihnen zu lästig wurde, Frau Klinger? Nein, das habe ich nicht. Vergessen Sie die Geschichte. Sie ist viel tragischer, als Sie glauben. Vergessen? Frau Bader wurde umgebracht und 2 junge Sportler starben an Herzversagen? Ich werde Sie fertig machen, Frau Klinger. Das garantiere ich Ihnen. Ihre Beweise möchte ich zuerst sehen. Sie waren früher schon dazu prädestiniert, immer in Schuhen herumzulaufen, die Ihnen mindestens 2 Nummern zu groß waren. Ach was, Sie haben es ja bloß noch nicht überwunden, dass Ihr geliebter Herr Losch ein Verhältnis mit Frau Bader hatte. Tatsächlich? Weshalb haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Sie interessieren sich wohl hauptsächlich für Sex und weniger für Crime, oder, Maloney? Mir schwante wieder einmal, dass eine Kombination der beiden Dinge in diesem Fall eine entscheidende Rolle spielte. Als ich Herrn Losch in seiner Wohnung besuchte, stierte er in ein leeres Glas, das er in seinen Händen hielt. Ich brauchte ihn nur ein wenig böse anzuschauen und schon begann er zu reden. Es war keine Absicht, Maloney. Wir stritten uns. Michel, Frau Bader warf mir vor, dass ich es zugelassen habe, dass Ihr Bruder getötet wurde. Sie wollte deswegen mit Ihnen Schluss machen? Ja. Ich habe sie geliebt. Ich weiß nicht mehr, was dann genau geschah, aber irgendwie muss ich etwas in die Hand genommen und es ihr auf den Kopf geschlagen haben. Es war keine Absicht. Vielleicht bin ich ja tatsächlich am Tod Ihres Bruders schuldig. Sie sind zumindest am Tod von Frau Bader schuldig. Ich wusste nicht, dass Frau Klinger den jungen Bader mit diesem Medikament versorgte. Ich dachte, es sei eines der üblichen Medikamente, eines, das man schon kannte und dessen Risiken man abschätzen konnte. Noch ehe es zur Gerichtsverhandlung kam, war Losch tot. Er hatte sich umgebracht. Das Buch von Frau Dach ist nie erschienen und Frau Klinger praktizierte weiter und genoss ihren Ruf als Kapazität in der Sportmedizin. Und innerhalb weniger Monate schafften 3 junge Leichtathleten den internationalen Durchbruch. Und als es die ersten Medaillen gab, fiel es allen immer schwerer, ihre Zweifel laut zu formulieren. So geht das.